Hallo und guten Abend. Wir sind es wieder, die vier vom... Lach nicht so, Jürgen. Die vier aus dem Radio Kulturimpuls Grundeinkommen. Und heute ist das Thema unserer Sendung Flüchtlinge und BGE. Die Sendung hat drei Themenschwerpunkte. Zuerst werden wir die Sabine hören mit einer hautnahen Erfahrung, was Flüchtlinge angeht. Danach kommt der Jochen und der macht einen größeren Wurf durch die Geschichte und erzählt ganz interessante Sachen. Und danach kommt dann der Jürgen mit dem Grundeinkommen und das Thema Flüchtlinge in Verbindung. Ja, das ist eine Sendung von Radio LoRa. LoRa steht für lokales Radio und in der Technik haben wir heute den Felix Jakowitz. Und wie ich schon gesagt habe, der Jürgen Greiner ist da. Hallo, guten Abend. Die Sabine Heißner ist da. Ja. Und der Jochen Balzer steht mir gegenüber. Ja, hallo. Und am Mikrofon war bis jetzt die Antje Buse. Gut, im Verlauf der Sendung habe ich ja schon gesagt, dann hören wir jetzt die erste Musik und zwar ist das, der Interpret heißt Butterfly Tea, eine französische Band mit dem Titel Land of Legend. Ja, Sabine, du bist jetzt in der ersten Runde und du hast ja hautnahe Erfahrungen mit den Flüchtlingen in einem Flüchtlingshaus gesammelt. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Erzähl uns doch mal deine, ja, deine Begegnungen mit diesen Menschen. Der erste Satz ist jetzt eigentlich, der mir jetzt spontan einfällt, mit einem BGE wäre alles ein ganz klein wenig leichter. Wenn die das bekommen würden, wenn ich das hätte, genau. Die Begegnung mit einem einzelnen Menschen aus anderen Ländern ist extrem interessant, weil natürlich die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Ich engagiere mich in einer sogenannten Gemeinschaftsunterkunft und ich weiß gar nicht, wie viele Nationen dort vertreten sind in dem Haus. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Menschen andersfarbig sind alle. Ich glaube, es werden 6 Sprachen gesprochen oder 7 oder sowas ähnliches, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Das ist schon mal, ja, ungewohnt, ne? Also ich bin es nicht gewohnt, in der U-Bahn so einen neben mir zu haben, der vielleicht Afrikaans spricht. Genau, das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich fest habe. Ich habe gesagt, ich kümmere mich nur um Schwangere. Weil ich als Frau empfinde und auch als ehemalige Mutter oder immer noch seiende Mutter, sorry. Das machst du alles ehrenamtlich, diese Arbeit, die du jetzt tust. Ja, deswegen habe ich den ersten Satz hier mal so gesagt. Mhm. Genau. Und ehrlich, die ganze Arbeit, die ihr so gerade gehört habt auf sämtlichen Medien, das waren ja ehrenamtliche Arbeiten. Ich war von Anfang an der Auffassung und bin es heute auch immer noch, dass diese sogenannte Willkommenskultur, die ich so ganz gerne hätte, zwar auf dem Hauptbahnhof gezeigt wurde durch die sogenannten freundlichen Menschen in München, aber es ist nicht von der Politik wirklich, in meinen Augen, wirklich gewünscht. Ja, dann wäre vielleicht einiges im Hintergrund, was so die offizielle Seite und auch die ganzen Behörden betrifft, vielleicht ein bisschen netter alles. Das ist recht anstrengend. Aber ich will gar nicht so darauf eingehen, weil mich das sehr, sehr viel Kraft kostet, mich so auf die Behördenseite da einzuschwingen. Wie gesagt, ich kümmere mich sehr gerne um die Schwangeren. Die wissen gar nicht, wie es hier abläuft. Die kommen, ja, viele kommen traumatisiert hier an, haben Schmerzen oder schlafen den ganzen Tag, um irgendwas zu kompensieren vielleicht. Ja, und dann gibt's hier halt so gewisse Regeln, die wir dann einfach auch einhalten müssen als Ehrenamtliche, damit den Menschen auch nichts passiert, ja, dass die gesund von der Gesundheitsseite gut abgedeckt sind, genau, und dass sie gut sich aufgehoben fühlen. Das ist so ein bisschen mein Part. Du hattest auch erzählt, dass es mit den Ärzten gar nicht so der normale, einfache Weg ist. Also jetzt mit deiner Schwangeren, die du da betreut hast. Ja, genau. Also wir sind ja davon ausgegangen, die kriegen einen Krankenschein vom Amt für Migration und Flüchtlinge. Das ist ganz normal. Die Ärzte können ganz normal abrechnen, dass das gar keine Schwierigkeit sein wird. Wenn wir die Ärzte anrufen, sind sie bereit und gewillt, auch unsere Flüchtlinge aus diesem Haus mit zu betreuen. Ja, das war nicht so einfach. Das hat eine Kollegin von mir gemacht, die hat gesagt, für den einen, also wirklich für eine, was war das jetzt, Gynäkologin, glaube ich, hat sie, glaube ich, 40 Mal angerufen, sie hat 40 Absagen bekommen. Das ist irgendwie schräg. Ja, es ist recht anstrengend dann, aber jetzt haben wir in diesem Haus eine Arztstelle eingerichtet. Da ist ein deutscher Ansprechpartner, der die Termine macht mit den Ärzten, die sich mit uns zusammengefügt haben, um eben diese Menschen dann zu begleiten. Und gerade heute habe ich eine wunderschöne E-Mail bekommen von einem Kinderzahnarzt, der sich extrem freut, dass er unsere Kinder betreuen darf, weil er selber aus Syrien ist. Und was weiß ich, vor 20 Jahren hierher kam und genau weiß, also in welchen Gefühlen die hier ankommen, welche Aufgaben die hier erwartet, die sie überhaupt nicht wissen, gar nicht kennen. Unsere Kultur ist schlichtweg anders. Genau. Ich organisiere für diese Schwangere, also die brauchen einen Mutterpass, um überhaupt in einem Krankenhaus aufgenommen zu werden, um zu gebären. Wir machen das in einem Krankenhaus, damit das hat die Sicherheitsseite. Danach brauchen ja die, oder zumindest habe ich das hier so erfahren, gibt es die Nachsorgehebammen bzw. Kinderkrankenschwester, die dann für 6 Wochen von den Krankenkassen nochmal bezahlt werden, damit diese Schwangeren gut versorgt sind. Wie stillt man? Wie geht man um mit dem Neugeborenen? Für viele ist das die erste Station. Für viele sind Alleinerziehend, die hierher kommen. Es gibt auch Familien, die hierher kommen, die bereits ein Kind haben und die Frau ist wieder schwanger und es werden mehr. Aber jetzt zu der, die du betreut hast, also die hätte doch im Grunde genommen überhaupt niemanden an ihrer Seite gehabt, wenn es dich jetzt nicht gegeben hätte, wo du den Weg mit ihr gegangen bist, bis durch die Geburt. Also so hast du das zumindest berichtet mir. Also von der deutschen Seite her, ja, da ist das richtig. Aber die sind wahnsinnig schnell untereinander Freund geworden, weil sie nicht alleine aus ihrem Land in dieser Unterkunft ist. Die haben sich schnell angefreundet. Die haben dann auch alle Mobiles, aber die Mobiles, da gibt's halt dann irgendwie einen Chip für 30 oder 25 Euro, ja. Damit kannst du sie anrufen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie mich zurückrufen. Also geht das hier untereinander, so wie wir beide jetzt miteinander sprechen, natürlich viel besser und viel schneller, aber ohne Deutsch. Mhm. Ohne Wissen, was hier eigentlich so gefordert ist und abgeht und wie es auch im Krankenhaus ausschaut. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich denen versuche zu erzählen, wie das da sein könnte. In einem Kreißsaal bei uns. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch schnell abtelefoniert, sodass sie die nötigen Telefonate oder SMS mit dir dann auch gar nicht mehr tätigen können, oder? Ja, genau. Also ich habe das, also gerade diese eine Schwangere, von der ich jetzt hier die ganze Zeit berichte, die hat sich verlegen lassen und ist jetzt eben, ich brauche fast eine Stunde zu ihr einen Weg. Es ist für mich nicht mehr so machbar. Ich kann das Offizielle für sie unter Garantie nicht mehr so stemmen, wie ich das vorher gemacht habe, weil eben diese ganze Kommunikation aus verschiedenen Geldgründen, die sparen ja auch, ja. Also ich meine, auch wenn sie bekommen ja die Erstausstattung hier in München bezahlt für ihr Baby. Da ist also Kleidung dabei, Kinderwagen dabei und was auch immer noch dabei ist. Das ist eine Summe Geld. Aber es wird davon eben nicht das Mobile davon bedient, geschweige denn irgendein anderes Gerät, was uns technisch verbindet. Ja, und manchmal fließt es sogar noch in andere Quellen. Du hast da mal sowas angedeutet. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen möchtest, aber es ist nicht so einfach. Also, dass das Geld auch da sozusagen für genommen wird, für was es gedacht war, oder? Ja, das ist mein Eindruck. Aber ich weiß nichts Genaues darüber. Mhm. Das ist nur mein Eindruck, weil es sind Menschen aus anderen Kulturen. Also wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich einen Termin für die ausgemacht habe, dann sagen sie ja, okay, dann nehmen sie den auch an. Aber warum, wie, wozu, weshalb, da werde ich dreimal gefragt, ich werde viermal gefragt. Ich werde schon verstanden, aber es ist eine richtige Aufgabe, mit diesen Menschen zusammen zu sein, ihnen das Deutsche verständlich zu machen, gar nicht mal zu erklären, sondern nur verständlich zu machen. Mhm. Das ist, ja, es ist von beiden Seiten eine ungeheuerliche Aufgabe und ich glaube, wir werden sehr müde auch davon. Ja, ich bin zum Beispiel auch nicht in der Lage, 20 Schwangere zu betreuen. Das funktioniert gar nicht bei mir. Ich kann das einfach nicht, ja. Weil diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind ja da in dem Moment, wo ich dir gegenüberstehe, habe ich sie ja. Und die ist ein Trauma, was mir da entgegenkommt, ja. Also diese Atmosphäre in dieser Gemeinschaftsunterkunft, die ist ja, die ist traumatisch, die ist lustig, Kindergebrüll, einige sitzen nur in irgendwelchen Ecken rum, dann gibt es Deutschunterricht, den wir organisiert haben, dann gibt es den Unterricht, dann gehen wir mit denen irgendwie Kunst anschauen, wir gehen zum Sport, wir versuchen sie wirklich in unser Leben hineinzubringen, denn die haben 24 Stunden nichts zu tun. Das verstehen die gar nicht. Die verstehen nicht, dass sie ohne genehmigten Asylantrag hier nicht arbeiten dürfen. Sie verstehen nicht, dass sie nicht von Anfang an ein Haus bekommen oder eine Wohnung. Das wissen, entweder wissen sie es wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Schlepper mit denen umgehen, also was die denen wirklich erzählen. Was ich eher weiß, ist, dass die Frauen sich auf dem Weg zu uns ganz bestimmt prostituieren müssen, weil sie nämlich den Weg nicht zahlen können. Und es gibt so ganz unterschiedliche Sachen. Einige werden von ihren Familien ganz absichtlich zu uns geschickt nach Europa, andere gehen freiwillig. Das habe ich so mitbekommen. Was wollte ich jetzt sagen? Frag mich mal was an. Ja, das sind natürlich jetzt auch Dinge, die einen tief menschlich berühren. Also nicht nur, dass man das Alltägliche mit denen dann sozusagen stemmen muss, wo auch das System zeigt, hier gibt's eher Wege, hier gibt's eher Möglichkeiten. Das System denkt sich auch wieder neu in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite gibt es da Menschen, die haben damit zu tun. Da geht es leichter, wie von dem Zahnarzt, wo du erzählt hast. Also es gibt so ein bisschen zweierlei. Das hast du bestimmt dort auch immer erlebt. Ja, ganz bestimmt. Und was ich ganz ätzend finde, ist diese Bürokratie im Hintergrund. Also damit will ich mich überhaupt nicht befassen, weil es macht mich narrisch. Auf Hessisch, ja, da sagt man narrisch. Also ein bisschen verrückt, weil es ist unsäglich. Ich persönlich finde es ganz unsäglich, das Gebäude, in dem sie sind, ist ein ehemaliges Bürogebäude. Alles schön und gut, es waren Großraumbüros, die sind abgeteilt worden in verhältnismäßig große Abteile, in denen jeweils 4 Menschen leben, ohne, ich sag jetzt mal, Dach, also es sind einfach nur Stellwände aufgestellt worden, sodass du alles hörst in diesem riesen Großraumbüro. Und da war einmal eine riesen Küche drin mit einer wunderbaren Kantine. Und ich dachte, boah, super, da können die da drin kochen. Ja, Pustekuchen, Brandschutz, Bestimmung, keine Chance. Sodass da jetzt ein Caterer ist. Und es ist meines Erachtens in jeder Unterkunft ein Caterer. Alle sind unterschiedlich, aber die ich jetzt kenne, die Caterer, die sind unsäglich schlecht an dem Essen, das sie dort anliefern. Und natürlich gibt es da immer wieder Fragen an mich, oh, kann man das nicht ändern und so weiter und so fort. Also diese täglichen Kleinigkeiten, gerade bei Schwangeren, ist ganz schlimm. Die wohnt im 2. Stock, muss runter in Erdgeschoss zu allen 3 Mahlzeiten. Das ist natürlich beschwerlich. Die Fahrstühle sind abgestellt, die dürfen sie nicht benutzen. Die organisieren sich dann aber auch in diesen Unterkünften, das finde ich ganz super, und bringen den Leuten dann eben auch das Essen. Sie organisieren sich auch insofern, dass sie auf ihrem Mobile Übersetzungsportale gefunden haben, sodass ein Farsi-Sprechender eben auch Spanisch-Sprechende verstehen kann, weil die das dann einfach so eintippen und Deutsch und Englisch und was weiß ich denn noch alles. Ja, dir hilft die Technik auch hier ganz gut. Gut, danke für deinen Beitrag, Sabine. Das war jetzt sehr persönlich, sehr hautnah. Man hat auch dir angemerkt, dass es auch eine psychische Belastung ist, auch gerade jetzt in deinem Fall. Du hast ja eine Schwangere betreut jetzt über die ganze Zeit. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Musik. Der Interpret ist Stefano Targa aus Italien kommend. Der Titel heißt Kim Long. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Bericht von Jochen Balzer. Ja, Jochen, du arbeitest ja schon seit vielen Jahren beruflich mit den Flüchtlingen. Und wie hat die Aufnahme der Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof so auf dich gewirkt? Also was hat das so in dir ausgelöst? Ja, ich finde erstmal wichtig, die Konstellation zu sehen. Und ich finde, die Konstellation, in der das stattgefunden hat, die ist für Europa immer noch bedeutsam, weil sich da im Grunde sehr grundsätzliche Alternativen abzeichnen. Zunächst mal war es ja so, dass sehr viele Flüchtlinge, ich fange da jetzt mal an, das hat natürlich Vorgeschichten, sich da sammelten in Budapest an dem Bahnhof. Da kamen ja auch immer die Bilder und die Übertragungen. Dann gab es ja die Situation, dass da Menschen in Züge gelassen wurden und dann fuhren die Züge aber gar nicht dahin, wo sie hinfahren sollten oder wo die Flüchtlinge dachten, dass sie hinfahren würden, sondern sie stoppten dann plötzlich 30 bis 40 Kilometer in der Pampa. Da sollten die Leute dann aussteigen und in Lager gebracht werden und dann wehrten sie sich dagegen. Und diese Situation, also wie ich davon hörte, da kam mir so die Erinnerung oder so ein Hauch der frühen 40er Jahre. Also da hat es leider auch viele Menschen gegeben, die in Eisenbahnwaggons durch Europa gefahren wurden. Ne? Und diese Art von Zynismus des Umgangs mit anderen Menschen, die war schon mal da. Ne? Die tauchte plötzlich wieder auf. Und ich fand es wirklich ein Graus. Und dann fuhr der ungarische Premier nach Brüssel, Viktor Orban, und wurde empfangen von Herrn Juncker und Herrn Tusk. Und diese Erklärungen, die daraufhin abgegeben wurden, die waren windelweich sozusagen. Die haben es einfach nicht zustande gebracht, jetzt gegen diesen Premier in Ungarn, der da im Grunde gegen die Nazi-Partei Jobbik Wahlkampf macht und sich rechts außen provokativ profiliert. Die haben da gar nicht waren nicht in der Lage dazu, eine brauchbare Position zu formulieren. Und in dieser Situation, da kam es ja dann dazu, dass im Grunde der Bundeskanzler Österreichs, Herr Faymann, und die Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, entschieden haben, die Leute reinzulassen. Und der Herr Faymann, der hat interessanterweise einige Tage später genau diesen Eindruck zum Ausdruck gebracht, wie ich ihn jetzt geschildert habe. Also dem sind auch bei diesen Bildern diese Erinnerungen gekommen. Ne? Und dann war einfach klar, das lassen wir nicht zu, jetzt so geht's nicht weiter. Und ich habe in der Zeitung gelesen, in der Süddeutschen, also ich konnte es nicht nachprüfen, aber da stand ja, dass eigentlich die Ersten, die dann zum Bahnhof in München gerannt sind, die Leute von der Antifa waren, von der autonomen Szene, weil die im Grunde früher da sein wollten als Neonazis. Die dachten, jetzt wollen wir diese Flüchtlinge begrüßen. Das war ganz klar aus dieser zugespitzten Situation heraus, einer moralisch zugespitzten Situation, wo ich denke, das hat wieder auch Herr Brandt in der Süddeutschen geschrieben, da geht's um Europa. Wo geht Europa hin? Was bleibt von Europa noch übrig? Sie sind also hingeeilt, erwiesen sich als sehr praktisch, meinte sogar die Süddeutsche, bauten Bierbänke und Biertische in dieser verlassenen Schalterhalle da am Starnberger Bahnhof auf, brachten sogar noch einen Kühlschrank mit, schauten, dass wirklich eine Begrüßung zustande kam. Und damit kam irgendwie eine Lawine in Gang, ne? Eine Manifestation, kann man sagen. Zunächst mal eine große Koalition zwischen Münchner Polizei und Autonomen. Ist doch mal was Neues. Ne? Und dann ganz viele Menschen, die auch merkten, wir wollen was anderes und wir wollen zeigen, dass wir diese Menschen, das sind Menschen und so wollen wir sie begrüßen. Ne? Und insofern fand ich das ungewöhnlich und außerordentlich angemessen. Und es war ja auch den Bildern anzusehen, wie sich dann auch Schrecken und Traumatisierung etwas lösten, ne? Wie den Leuten die Tränen kamen. Und das kann man einfach nachfühlen. Ne? Und ich denke, das gehört einfach so zu unserer Zeit, dass in so bestimmten Situationen plötzlich auch etwas aufleuchtet, sozusagen etwas weit in die Zukunft hinein aufleuchtet, was wir eigentlich wollen, wonach wir uns sehen, in dem, wie es zwischen uns auf der Erde zugehen soll. Ne? Und auch wenn solche Momente nicht zu halten sind, es war ja so, dass das wirklich dann auch weltweit ausgestrahlt hat. Mich hat es oft an diesen Tahrirplatz in Kairo erinnert, wo ich natürlich noch nie war. Jetzt hatte ich nur 4 Minuten zum Bahnhof, aber wo auch mal am Anfang des arabischen Frühlings so etwas aufgestrahlt hat. Was gezeigt hat, wonach sich die Menschen eigentlich sehen. Ne? Und dann ist natürlich das, dass man dann auch so ein bisschen überlegt. Ne? Und dass man dann so merkt, ja, wenn so etwas in so vielen Menschen eigentlich lebt, wie kommt es, dass wie verhält sich das eigentlich zu unserem übrigen täglichen Leben? Ne? Und dann auch so war natürlich dann bei mir die Erinnerung, ja, dieses Jahr, da hatten wir doch dieses schreckliche halbe Jahr der Griechenland-Politik, wo halt Griechenland so gequält wurde, niedergedrückt wurde. Wie kann das eigentlich sein? Wie passt das zusammen? Ne? Und haben wir für Griechen kein Herz? Was haben die Griechen nicht? Was die Syrer haben? Was ist los? Ja? Und ich meine, da drückt sich für mich sowas aus, wie eine noch beunruhigende Diskrepanz zwischen dem, wie wir durch konkrete Menschen berührbar sind und dem, wie wir eigentlich dann, wenn es mehr mit dem Kopf zu begreifen ist, wenn es dann um Wirtschaftspolitik geht, um Finanzpolitik, da sind wir ganz woanders. Wir zwischen Kopf und Herz finden wir eigentlich keine Verbindung. Ja, In welcher Beziehung steht in deiner Sicht die deutsche Griechenland-Politik zu dieser plötzlichen Flüchtlingsaufnahme? Ja, da habe ich natürlich dann drüber nachgedacht, weil diese Griechenland-Politik fand ich ja entsetzlich. Da war ich ja auch auf Kundgebungen oder auf Seminaren und sonst was und da waren natürlich bei weitem nicht so viele Leute, ganz im Gegenteil. Es waren schon welche da, aber man war ganz klar in der Minderheit. Da war gar nicht dieser Wille, zu etwas Menschliches zu verwirklichen. Ne? Und so, dass ich in erster Linie erstmal sagen würde, gut, erstmal ist da einfach eine Spaltung. Ne? Eine Spaltung, die ausdrückt, wo wir stehen. Ne? Wir unterstützen eine brutale neoliberale Politik oder dulden sie weithin auf der einen einen Seite oder gehen mit. Und auf der anderen Seite, immerhin, wenn Menschen dann konkret vor uns stehen, die in Not sind, dann läuft was ganz anderes ab. Ja, und da müssen wir schon dran arbeiten, diese beiden Seiten irgendwie zusammenzukriegen. Ja, also wirklich auch Ideen zu entwickeln für unsere große Gesellschaft, die im Einklang sind mit dem, was wir fühlen, wenn wir konkret den Menschen in Not gegenüberstehen. Ne? Und dann gab es für mich eigentlich noch so zwei Ebenen, die ich mal so nebeneinander stellen will. Das eine ist für mich, dass ja eigentlich die Grundzüge unserer gegenwärtigen Flüchtlingspolitik und die Grundzüge des Euro, die wurden eigentlich in derselben Zeit entwickelt. Da ist das Jahr 1993 wichtig. 1993 der sogenannte Asylkompromiss, 1993 der Vertrag von Maastricht, der die Grundlagen gelegt hat für die Euro-Konstruktion. Ne? Von Maastricht, ja, kannst du es nochmal kurz erklären? Vertrag von Maastricht. Ja, das war einer der Schritte, wie praktisch die Konstruktion des Euro Gestalt angenommen hat. Dass man halt so die Vorschriften hatte, dass die Staatsverschuldung nicht 60% des Bruttoinlandsproduktes eines Jahres übersteigen darf und nicht das Haushaltsdefizit eines Jahres 3% in einem Jahr übersteigen darf, ja, des Bruttoinlandsprodukts. Also solche Regeln, an denen dann eben bestimmte Leute völlig scheiterten. Ne? Oder eben auch diese Regel, dass eben die Staaten der Eurozone sich gegenseitig nicht helfen dürfen finanziell. Ja, es einfach verboten wird. Ja, also solche Dinge, und beide Male würde ich sagen, dass die Lösungen, die gefunden wurden, sehr stark zugunsten Deutschlands waren. Beim Asylkompromiss ist es ja noch viel krasser. Ne? Ich habe mir das nochmal angesehen, da steht im Grundgesetz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, Artikel 16a Grundgesetz. Und dann steht im zweiten Absatz, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer. Und dann geht's los. Wer einreist aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem Staat, in dem man sich sichergestellt ist, dass die Genfer Flüchtlingskonvention gilt, dass die Europäische Menschenrechtskonvention gilt. Und damit war im Grunde diese Grundkonstruktion des Dublin-Systems schon gelegt. Das heißt, Leute, die aus unseren Nachbarländern einreisen, die haben schon mal gar kein Asylrecht. Für die ist es ganz ausdrücklich abgeschafft. Mhm, aber jetzt hat sich das ja ein bisschen verflüchtigt, im Grunde mit diesem Dublin-System. Also es wurde aufgeweicht die letzte Zeit. Ja, sicher, weil es nicht mehr tragbar war. Ich meine, das fing schon viel früher in diesem Jahr an mit Leuten, die einfach aus Italien durchgewunken wurden. Und dadurch stiegen bei uns die Flüchtlingszahlen an. Also das waren dann 225 pro Woche, die untergebracht werden mussten. Das sank zusammen und das wurde erstmal nicht skandalisiert öffentlich, weil man vielleicht auch von der Politik her Verständnis hatte. Das geht so nicht, dass man einfach das Thema der Aufnahme von Einwanderern und Flüchtlingen einfach auf die Grenzstaaten der Europäischen Union verschiebt. Und in manchem erleben wir jetzt erst konkret, was Länder wie Italien, Griechenland, Ungarn auch, Spanien schon lange erlebt haben. Gut, das ja, ist, wir waren ja, oder wir sind in der Mitte, gell, sind wir gut abgepuffert gewesen bis jetzt. Und wir haben das durchsetzen können, ne, dass wir da erstmal zwei Jahrzehnte ziemlich verschont blieben. Jetzt gibt's aber noch eine andere Ebene, die mir wichtig ist, auf die ich auch gekommen bin. Ich habe mir nämlich mal überlegt, wie geht's denn eigentlich diesen Ländern rund ums Mittelmeer? Also ökonomisch. Ne? Und dann stellte ich fest, da sind eigentlich lauter Griechenlands. Ja? Also das Grund, und das machte mich sehr nachdenklich. Also außer sie haben Erdöl und Erdgas. Dann haben sie eine einigermaßen oder auch gut ausgeglichene Zahlungs- oder Handelsbilanz. Ansonsten haben die riesige Handelsbilanzdefizite eigentlich das Hauptproblem, was auch Griechenland hat. Da kommt mir folgende Überlegung. Steht im Hintergrund des Themas der Wanderung und der Flüchtlinge vielleicht auch wieder unser neoliberales Wirtschaftsmodell, dieses Mal in der Gestalt, dass es auf der einen Seite Zentren gibt, die sich rasend schnell in ihrer Produktivität entwickeln, siehe EDV, siehe Kommunikationstechniken, und die aber im Grunde sozusagen den Standard bilden, der dann weltweit gilt. Und auf diesem Tempo gegenüber der Zentren, wo die Entwicklungen sehr kapitalintensiv sind wachsende Regionen der Erde gegenüber einfach abgehängt. Die wollen natürlich mit dem mithalten, was ihnen aus den Medien als Standard von heute vorgestellt wird, können das aber nur, indem sie ganz viel mehr importieren, als sie auf dem Weltmarkt verkaufen können. Ja? Und das in Kombination mit dieser Freihandelspolitik führt halt eben dazu, dass diese ganzen Länder zum Teil ganz extreme Handelsdefizite haben, wo man sich fragt, warum die nicht alle schon längst auch pleite sind. Ja? Und das setzt sich aber um in den Ländern selber in chronische Massenarbeitslosigkeit, sprich vor allem chronische Jugendarbeitslosigkeit. Und da ist dann für mich der Punkt, Stichwort Islamismus, da kommt dann kommen dann die islamistischen Strömungen mit einem, bieten ein anderes Sozialmodell an, weil die ganz bewusst natürlich sich um die Armen kümmern, wie man so sagt. Das geht dann mehr auf Almosenbasis mit Armenunterstützung, aber es ist präsent, ja. Und ich denke mir, vieles, was in diesen Herkunftsländern abläuft, ne, das hat etwas damit zu tun, dass wir es uns nicht mehr leisten können, nicht auch an die anderen zu denken. Wie sollen die jetzt zu ihrem Einkommen kommen? Wir haben doch Einkommen, wir sind vorne weg. Wir haben es uns so eingerichtet, das war auch geschickt, dass wir exportmäßig voll vorne weggehen. Ja? Aber was ist mit allen anderen? Was ist mit den Ländern, die innerhalb des Euroraums nicht mithalten können? Und was ist überhaupt mit denen, die weltweit da nicht mithalten können? Also das stellt Grundsatzfragen eigentlich an unsere Wirtschaftsordnung. Ja, das sind wirklich Grundsatzfragen, über die man jetzt noch länger nachdenken und auch reden könnte. Vielen Dank, Jochen, für deinen sehr schönen Beitrag. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Musik von unserer Jamendo-Plattform für freie Musik. Ist das richtig? GEMA-freie Musik, genau, das war's. Und zwar der Interpret ist Mayed Sali aus Syrien und der Titel heißt Ancient Clock. Jetzt hatten wir so einen kleinen wirtschaftlich-geschichtlichen Überblick, größeren Wurf von Jochen gehört. Und jetzt kommen wir zum letzten Beitrag von Jürgen Greiner, der sich jetzt beschäftigt hat mit dem Thema Flüchtlinge und bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, Jürgen, Anbetracht des Themas Flüchtlinge und seiner Größe und Aktualität wäre es da nicht besser, sich mit dem Thema zu befassen, anstelle mit dem Grundeinkommen? Naja, klar, das steht natürlich schon im Vordergrund, so ein akutes Problem. Aber das heißt, dass wir einfach sehr viel Hilfe und Lösungen gefragt sind. Nur wenn wir jetzt wirklich hier auf dieser kurzfristigen Problemlösung bleiben, dann wird eigentlich das ganze Thema nur vielleicht stärker werden oder gar nicht beseitigt werden. Und ich muss letztendlich mit einer Härte durchgreifen, um dem Herr zu werden, weil einfach das ganze System, in dem das eingebettet ist, gar nicht sich ändert. Also das heißt, was ich wahrnehme, ist, dass wenn wir uns mit Grundeinkommen befassen, dann haben wir eine ganz andere, viel größere Betrachtungsdimensionen im Raum. Da geht es wirklich um eine Gesellschaftsvision. Und die hätte auch, die bringt auch Aspekte, die dann insgesamt in dieser Frage auch Mitwirkung hat. Allein schon mal, wir haben im Moment eine so gewaltige Produktivität in Deutschland. Wir produzieren mehr, als was wir brauchen. Wir haben 10% unserer Wirtschaftsleistung rund, haben wir als Exportüberschuss. Das heißt, wir können das anderen geben, bekommen dafür Verschuldungspapiere, aber wir kaufen nichts mehr dafür ein. Also wir brauchen das Ganze nicht. Und wir müssen auch sehen, dass wir natürlich einen Haufen auch durchaus große Waffenexporte haben. Die haben auch einen Beitrag dazu. Die tragen natürlich zu den Konflikten bei. Und unser ganzes Wirtschaftssystem wirkt dahingehend, dass die Menschen, um ihr Einkommen und ihren Wohlstand zu produzieren, viel, viel produzieren und Probleme im Ausland schaffen. Also von der Seite her ist natürlich dieses Auseinandersetzen mit einer anderen Form von Gesellschaft, mit anderen Mechanismen, mit anderen Verteilungsprinzipien durchaus natürlich eine lohnenswerte Sache, auch im Hinblick auf einer nachhaltigeren Lösung von einer Flüchtlingsthematik. Also wenn wir das Thema Grundeinkommen wirklich jetzt schon hätten, gehen wir mal davon aus, das ist doch bestimmt alle ein super schöner Gedanke für uns, zumindest die hier im Studio sind, wäre da nicht die Gefahr, dass eben dann noch viel mehr Menschen zu uns kommen wollten, würden, weil es ja hier Grundeinkommen gibt? Ja, das ist die vordergründige Erwartung natürlich, dass wenn es was umsonst gibt, dass man dann herkommen muss und zugreifen muss. Nun, aber die Gründe, warum Menschen ihr gewohntes Umfeld, ihre Heimat, ihre Familien, ihre Freunde, ihre Bekannten verlassen und wirklich diesen großen Schritt tun, um in ein anderes Feld hineinzutreten und sich mit den Herausforderungen zu stellen, also Sprache, Kultur, allem drum und dran, sind natürlich andere. Das heißt, die kommen ja nicht hierher mit der Idee, jetzt hier versorgt zu werden, sondern die kommen hier mit der Idee her, hier etwas aufzubauen, hier zu arbeiten, hier beizutragen, hier wirklich auch wieder eine Perspektive zu haben, dass mit dem, was sie mit ihren Händen und mit ihrer Arbeit tun können, auch für sich und ihre Familie etwas aufbauen können. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass sie hier Schutz suchen. Aber ich glaube, die kommen ja nicht aus Kulturen, wo ihnen bisher etwas geschenkt worden ist. Und die sind auch vom Verständnis her, dass sie arbeiten wollen, um hier beitragen, um hier etwas zu machen. Und allein schon mal der Weg auf eine Flucht zu gehen, ist richtig, richtig, richtig Arbeit. Denn es ist ein richtiger Fulltime-Job. Ich muss die ganze Zeit um mich kümmern. Wie komme ich über Zäune, Barrieren? Wie komme ich über Berge? Wie komme ich auf den Weg? Wie halte ich mich gesund? Wie komme ich da an? Das ist richtig Arbeit. Ja, man muss sich das jetzt mal wirklich vor Augen führen. Also man wäre jetzt ein Flüchtling, da gäbe es ein Land, das hätte schon ein Grundeinkommen. Also naja, das wäre doch jetzt nicht so, dass man das Gefühl hätte, man würde jetzt noch vermehrt ins Schlaraffenland kommen, sondern das geht ja was anderes auch anheim damit, also mit diesem Grundeinkommen, dass eben alles sich auch verändert. Okay, das haben wir jetzt hier noch nicht. Wir haben eben noch das andere System und ist es eben dann so, sollten die Flüchtlinge deiner Meinung nach vielleicht gleich ein Grundeinkommen erhalten. Wie kann man das überhaupt finanzieren oder könnte man das finanzieren? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende und vielleicht auch sehr strittige Frage. Wenn wir jetzt mal sehen, dass wenn Leute hierher kommen, dann dürfen sie ja gar nicht arbeiten. Also wir müssen sie ja versorgen. In dem Sinne lassen wir heute eine Grundversorgung ihnen zuteil werden. Es ist natürlich nicht auf dem Niveau von dem, was wir heute sprechen, dass es ein Grundeinkommen wäre. Aber wir gewähren ihnen letztendlich eine Existenzgrundlage, mit der sie hier erstmal leben können. Also das geht hier ganz um Basisdinge wie Essen und natürlich ein Dach über dem Kopf. Medizinische Versorgung. Es sind also wirklich die ganz Basisthemen, die hier natürlich gemacht werden. Und die Bedürfnisse sind natürlich vielleicht im Moment für einen Flüchtling, wenn er hier ankommt, in der ersten Phase eine andere und die verändern sich auch mit der Zeit. Das mag auch durchaus sein. Klar, dann sagt man, okay, dann haben wir jetzt 1 Million Flüchtlinge und 1 Million Flüchtlinge mal den Betrag X ergibt dann so und so viele Millionen und woher soll denn das ganze Geld kommen? Da müssen ja andere dafür arbeiten und warum kriege ich nichts? Ja, es ist vollkommen verständlich. Und da kommen für mich zwei Aspekte rein. Zum einen mal, hätten wir ein Grundeinkommen in Deutschland, dann würden sich auch unsere unsere sozial untere Bereich auch nicht so als nicht wahrgenommen und ausgrenzt fühlen. Denn diese Konkurrenzsituation, die hier wahrgenommen wird, die hängt ja mit dieser Angst zusammen, dass sie noch weiter abkippen, wenn sie noch mehr Konkurrenz haben. Aber ich glaube, diese Angst hängt nicht nur bei der unteren Schicht drin, sondern ich kann mich an ein kleines Gespräch erinnern, wo jemand halt eine Stelle bei BMW sich erhofft und er wirklich Angst hat und auch nicht mehr möchte, dass noch mehr Flüchtlinge jetzt kommen, weil ja diese Stelle bei BMW dann vielleicht, Ja, weil letztendlich die Stelle ist Teilhabeschlüssel. Das ist ein Schlüssel für Teilhabe in unserer Gesellschaft. Geld ist Schlüssel für Teilhabe. Und wie komme ich an Geld? Der Schlüssel ist Arbeit. Und je besser die Stelle ich bekomme, desto bessere Schlüsselposition habe ich sozusagen. Mhm. Desto mehr kann ich mir natürlich öffnen im Leben. Das ist ein Aspekt. Du hast vorher noch den Punkt also Finanzierung gesagt. Naja, da komme ich natürlich auch an den Punkt, wo ich sage, ja, wenn wir natürlich ein Grundeinkommenssystem denken, also ne, ich muss einen Schritt zurückgehen. Wir können eigentlich Grundeinkommen finanzieren über verschiedene Wege. Der Grundweg wäre letztendlich, dass wir es über eine Lohneinkommensteuer machen. Das heißt, dort wäre letztendlich die Generierung von einem Grundeinkommen von der Arbeit abhängig, von dem Arbeitseinkommen. Die andere Sache wäre, dass wir sie natürlich konsumsteuerbasierend finanzieren würden. Das heißt, durch das, dass ich Brot kaufe, dass ich eine Wohnung habe, dass ich Waren und Güter des täglichen Lebens und des Luxus für die ich in Anspruch nehme, würde ich Steuern mitbezahlen, aus deren Grundeinkommen entstehen würde. Und andere Möglichkeiten wären natürlich, dass ich in Richtung Erbschafts- und Vermögensteuer gehe oder in Richtung Ressourcen, also Öl oder sonst irgendwas. Und na gut, wir wissen, dass wir in Deutschland ein recht ressourcenarmes Land sind. Und in dem Augenblick, also jetzt muss ich auch nochmal, Grundeinkommen ist ja auch gedacht als eine gewisse Trennung von Arbeit und Einkommen. Klar, wenn ich dann eigentlich die in Grundeinkommen Finanzierung hauptsächlich, also diesen Teil der gesellschaftlichen Leistung auf Arbeit, auf Einkommen basiere, dann kriege ich natürlich ein Nachhaltigkeitsproblem. Aber in dem Augenblick, wo ich eine Konsumsteuer mache, dann sind auch die Flüchtlinge Mitkonsumenten und damit auch Mitsteuerzahler. Das heißt, ich habe eine ganze Tragbasis und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Akzeptanz und auf die Möglichkeiten, auch zukommenden Menschen ein Grundeinkommen zu geben. Also das Konsumsteuermodell wäre im Fall der Flüchtlingsfrage deiner Meinung nach das beste Finanzierungsmodell? Nicht nur für die Flüchtlingsthematik, sondern grundsätzlich. Aber das ist ja etwas, über das man ja auch durchaus divers diskutieren kann. Vielleicht sind auch Mix möglich, mal grundsätzlich. Also kann man sich auch vorstellen. Aber der Tendenz nach würde ich das für besser finden, ja. Nochmal kurz zu dem Thema Angst. Also Angst um den Arbeitsplatz, Angst um viele Dinge. Also was würde das eben verändern in der Flüchtlingsfrage? Vielleicht auch der Zustand der Angst, also zu viele Flüchtlinge wollen kommen und ja. Ich glaube, wenn ich selber in einer angstfreieren Situation bin, dann kann ich auch empathischer die Angst von anderen Menschen wahrnehmen und dann kann ich auch wirklich sehen, dass hier ein Mensch Hilfe benötigt, dass jemand in einer Not ist und dann ist es, dann kommt nicht die Frage, will ich dem helfen oder nicht, dann ist es einfach ein Gebot, ein menschliches Gebot als Mitmenschen, das zu machen. Gut, also auch auf diesen Punkt könnte man jetzt noch viel länger darüber reden. Dankeschön für deinen Beitrag. Jetzt kommt aber erstmal wieder eine Musik. Der Interpret heißt Kritztal, kommt aus Nigeria und der Titel heißt Waka Waka. Noch eine kurze Zeit von 4 Minuten, um eine kleine Zusammenfassung oder einen kleinen Rückblick auf eure Beiträge zu machen. Wer möchte anfangen? Die Sabine. Der Felix hat uns ja jetzt wirklich einen ganz wunderbaren Jingle mit in die Sendung gegeben. Vielen Dank. Weswegen mache ich das eigentlich? Mein allererster Impuls vor mindestens 2 Jahren ist gewesen, ich möchte diesen Menschen aus anderen Ländern gerne etwas zurückgeben, was meine Vorfahren als koloniale Herren ihnen angetan hat. Und es muss eigentlich, mir geht es eigentlich nur um das Menschliche, also diese wirkliche Begegnung mit den Einzelnen und wirklich zu erfahren, ich profitiere unheimlich von denen, weil ich die Kultur zum Beispiel Afrikaner sehr mag und auch von den Afghanen, die sind ganz andere Menschen, sehr viel mehr zurückgenommen. Es macht mir richtig Freude, sie kennenzulernen und ihnen auch was zurückzugeben. Ja, einfach mit meinem Dasein und weiß ich nicht, was ich da mache, lachen irgendwie, so solche schönen Sachen. Da lachen sie immer mit mir. Genau, hier kommen ganz viele Menschen, die was sagen wollen. Ja, ich erzähle jetzt doch noch die kleine Begebenheit heute, und zwar in dem Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege, gibt es auch äthiopische Mitarbeiter sozusagen, und einer ist relativ schon länger dabei, schon letztes Jahr, also länger als das, was jetzt hier passiert ist in München. Und er hat mich heute irgendwie nach der längeren jetzt Ferienpause so über beide Ohren strahlend begrüßt, dass ich so das Gefühl habe, ich kriege jetzt noch ein bisschen von dem ab, was hier auf dem Hauptbahnhof passiert ist. Wusste gar nicht so richtig, wie mir geschieht, aber es kam eine wahnsinnige Freude mir entgegen, und das hat mir wirklich zu denken gegeben, dass so das, was jetzt hier passiert ist in München, sehr, sehr weite Wellen hat, ja. Also der Beitrag von Sabine hat mich auf den Punkt gebracht gehabt, dass eigentlich unsere Politik viel zu sehr in der Idee ist, das Wohl des Landes und nicht der Menschheit und nicht der Welt. Und sehr stark merken wir das natürlich in Ungarn, die hier eine striktere Haltung haben, aber natürlich haben wir das auch in Deutschland noch. Also von der Seite her eine andere Betrachtung der Politik. Und Jochens Beitrag hat mich so auf die Grundfrage gebracht, dass wir eigentlich eine ganz andere Grundfrage brauchen. Wie gehe ich mit Menschen um, die in Not sind, Hilfe, Schutz und benötigen? Als die Grundfrage. Und ja, und dann die zweite Frage, wie schaffen wir es, wenn es Millionen von Menschen gibt, die in dieser Lage sind? Nicht leicht, natürlich dann. Na, gestern im Arbeitskreis sagte jemand, wir sind ja alle Flüchtlinge. Und ich lasse es mal so stehen. Ich denke, sowohl das Thema Griechenland wie das Thema Flüchtlinge, sie zeigen, dass es nicht mehr möglich ist, im Zeitalter von Internet und Mobiltelefon und sonstigen schnellen Verbindungsmöglichkeiten, oder andersrum, diese Zeit fordert von uns, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie unsere nahen und fernen Geschwister auf dieser Erde selber zu einem Einkommen kommen. Und da ist eben das Thema Grundeinkommen dann einfach gleich da. Ne? Man muss sich ja nicht nur an dem Wort festbeißen, aber es geht einfach darum, wie kommen die Menschen auf dieser Erde zu einem menschenwürdigen Dasein? Und das muss uns etwas angehen, weil sonst kommen wir alle in Schwierigkeiten. Ich finde, dann wackelt das Boot, in dem wir alle sitzen. Ja, und es gibt ja genügend Organisationen, die sich schon seit Jahrzehnten um diese Themen kümmern. Denn wir haben im Grunde genommen seit Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder flammende Herde auf der Erde. Genau. Da macht sich immer wieder bemerkbar, dass einfach die Wirtschaft von massiven Interessen und Mächten gehalten wird. Das hat man letztendlich in der Griechenland-Thematik gemerkt gehabt, dass dort gar kein Spielraum gewesen ist für Frau Merkel, während sie in der Flüchtlingshilfe dann einen ganz anderen Spielraum hatte, weil dort gab es keinen IWF und keine Eurogruppe und Regeln und so weiter. Da war plötzlich Improvisation gefragt. Na ja, ob sie nicht vielleicht doch einen hatte, Spielraum? Vielleicht ist es auch möglich, für die Menschen, die da doch sehr in dieser Angst sich bewegen, einfach Situationen zu suchen, wo sie an dieses Thema so hautnah drankommen wie Sabine. Das muss ja nicht gleich ehrenamtliche Arbeit sein und so schwer belastet auch psychisch teilweise, sondern vielleicht kleine Begegnungen suchen, um diese Angst einfach ein bisschen zu mindern. Das, denke ich, wäre mal ein kleiner Weg. Nehmt euch aus den Gemeinschaftsunterkünften, geht hinein, fragt, ob ihr euch jemanden mitnehmen könnt, zeigt ihn München, ihr werdet nur strahlende Gesichter ernten. Ja, und vielleicht auch was von fremden Kulturen mal ganz anders noch erleben dürfen. Klar. So, jetzt kommen wir zum Schluss und da haben wir die Hinweise, Tipps und Termine wie immer. Das 63. immerhin BGE-Café am Samstag, den 3.10. von 13 bis 15 Uhr im Rubin-Phoenix-Haus an der Müllerstraße 46. Und wenn ihr auch Lust habt, euch jetzt in Zukunft für das BGE neu oder mehr oder auch ganz neu zu begeistern, dann gibt es das Treffen der Arbeitsgemeinschaft Paradigmenwandel Gruppe und das ist immer am ersten Mittwoch im Monat und jetzt wieder am 7.10. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Das ist die Grundeinkommensinitiative. So, jetzt kommen wir da noch zu einer anderen Gruppe, die heißt BGE4U. Die ist immer am Donnerstag, am 16.07. trifft die sich jetzt wieder um 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welthaus an der Schwanthaler Straße. Rückgebäude, zweiter Stock, Raum, siehe Aushang. Und die Paradigmenwandelgruppe trifft sich im, hatte ich eben vergessen zu sagen, in München-Schwabing in der Nikolaistraße 17. BGE4U trifft sich am 16. Oktober, nicht am 16. Juli. Oh, war ich noch im Sommer. Der 15. Oktober. Hier steht 16. Gut, also der 15. Mehr gut. Kulpa. Okay. Und eben weitere Hinweise und Informationen und diese Sendung und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie eben auf der Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de www.grundeinkommen-muenchen.de. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Musik. Das ist der Interpret Netzwil. Oh, ich hoffe, ich spreche das auch immer jetzt irgendwie so. Ich kann es nur ablesen. Aus Zimbabwe. Und der Titel heißt Wish. Wir hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion haben Sabine Heißner, Antje Buse, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und wir möchten uns jetzt auch hiermit verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In der Technik hatten wir wie immer, oder fast wie immer, Felix Jakowitz. Und die Wiederholung der Sendung bei LoRa ist am kommenden Mittwoch, wenn Sie dann Lust haben, morgens sie anzuhören, nämlich von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Und unser nächster Termin, wo wir den, wie sagt man, noch nicht wissen, um was es geht eigentlich, das werden wir uns noch erarbeiten, der ist am 28.10. eben. Tja, und jetzt hier die nächste Sendung auf Lora München ist eine Sendung des Bündnisses gegen Rassismus und Krieg. Danke, schön. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ich möchte noch extra was ankündigen, und zwar gibt es Wirtschaft und oder Freiheit. Das ist eine Veranstaltung in der Gröbenzeller Waldorfschule. Dort gibt es öffentliche Abendvorträge, der eine mit Gerald Häfner, Geld, Recht und Demokratie, der andere eben mit Professor Dr. Christian Kreis. Beides beginnt um 20 Uhr. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann gehen Sie doch bitte auf die Website www.wirtschaft-anders-denken.de. Wirtschaft-anders-denken.de.